Erster ein Mann Gottes aus Juda kam nach Bethel, weil Gott es ihm befohlen hatte. König Jerobeam stand gerade am Altar, um Weihrauch zu verbrennen. Zweiter der Mann Gottes rief im Auftrag Jahwes zum Altar und sagte, Altar, Altar. So spricht Jahwe, eines Tages wird ein Sohn im Haus Davids geboren werden, sein Name ist Josia. Er wird auf dir die Priester töten, die auf den Höhen opfern, und man wird Menschenknochen auf dir verbrennen. Dritter an diesem Tag gab er auch ein Zeichen und sagte, dies ist das Zeichen dafür, dass Jahwe dies gesagt hat, der Altar wird zerbrechen, so dass die Asche, die darauf ist, herunterfällt. Vierter als der König hörte, was der Mann Gottes gegen den Altar in Bethel rief, streckte Jerobeam seine Hand vom Altar aus und befahl, nehmt ihn fest. Sofort verdorrte seine Hand, die er ausgestreckt hatte, und er konnte sie nicht mehr zurückziehen. Fünfter der Altar zerbrach, und die Asche fiel vom Altar herunter, genau wie der Mann Gottes es im Auftrag Jahwes angekündigt hatte. Sechster der König sagte zu dem Mann Gottes, bitte Jahwe, deinen Gott, um Gnade für mich, damit ich meine Hand wieder zurückziehen kann. Der Mann Gottes bat Jahwe, so dass der König seine Hand wieder zurückziehen konnte und sie wieder wie vorher war. Siebter danach sprach der König mit dem Mann Gottes und sagte, komm mit mir in mein Haus und iss etwas, dann gebe ich dir ein Geschenk. Achter der Mann Gottes antwortete dem König, selbst wenn du mir die Hälfte deines Besitzes geben würdest, würde ich nicht mit dir gehen. Ich werde an diesem Ort weder essen noch trinken. Neunter er erklärte, denn Jahwe hat mir befohlen, du darfst dort weder essen noch trinken und du darfst nicht denselben Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Zehnter danach ging er auf einem anderen Weg weg und kehrte nicht auf dem Weg zurück, auf dem er nach Bethel gekommen war. Elfter in Bethel wohnte ein alter Prophet. Seine Söhne kamen und erzählten ihm alles, was der Mann Gottes an diesem Tag in Bethel getan und dem König gesagt hatte. Zwölfter ihr Vater fragte sie, welchen Weg ist er gegangen? Seine Söhne zeigten ihm den Weg, den der Mann Gottes aus Juda genommen hatte. Dreizehnter er befahl seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Als sie den Esel gesattelt hatten, stieg er auf. Vierzehnter er ritt dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einem großen Baum sitzen. Er fragte ihn, bist du der Mann Gottes, der aus Juda gekommen ist? Er antwortete, ja. Fünfzehnter dann bat er ihn, komm mit mir nach Hause und iss etwas. Sechzehnter aber der Mann Gottes sagte, ich kann nicht mit dir zurückkehren und dich begleiten. Ich werde an diesem Ort weder essen noch trinken. Siebzehnter er erklärte, denn Jahwe hat mir befohlen, du darfst dort weder essen noch trinken und du darfst nicht denselben Weg zurückgehen, den du gekommen bist. Achtzehnter da sagte der alte Prophet zu ihm, auch ich bin ein Prophet wie du. Ein Engel hat mir im Auftrag Jahwes gesagt, bring ihn mit dir nach Hause zurück, damit er isst und trinkt. Aber der alte Prophet log ihn an. Neunzehnter so kehrte der Mann Gottes mit ihm um, aß in seinem Haus und trank Wasser. Zwanzigster während sie am Tisch saßen, sprach Jahwe zu dem Propheten, der den Mann Gottes zurückgeholt hatte. Einundzwanzigster er rief dem Mann Gottes aus Juda zu, so spricht Jahwe, weil du dich gegen Jahwes Befehl aufgelehnt und das Gebot deines Gottes Jahwe nicht befolgt hast, 22. sondern umgekehrt bist und an dem Ort gegessen und getrunken hast, von dem er dir sagte, dass du dort weder essen noch trinken darfst, deshalb wird dein Leichnam nicht im Grab deiner Väter liegen. 23. Nachdem der Mann Gottes gegessen und getrunken hatte, ließ der alte Prophet ihm seinen Esel satteln. 24. Als er weggeritten war, traf ihn unterwegs ein Löwe und tötete ihn. Sein Körper lag auf dem Weg, und der Esel stand daneben, ebenso der Löwe. 25. Als Leute vorbeigingen, sahen sie den Körper auf dem Weg liegen und den Löwen daneben stehen. Sie gingen in die Stadt, wo der alte Prophet wohnte, und erzählten es dort. 26. Als der alte Prophet, der den Mann Gottes zurückgeholt hatte, davon hörte, rief er, das ist der Mann Gottes, der sich gegen Jahwes Befehl aufgelehnt hat. Deshalb hat Jahwe ihn dem Löwen überlassen, der ihn zerfleischt und getötet hat, genau wie Jahwe es gesagt hatte. 27. Dann sagte er zu seinen Söhnen, sattelt mir den Esel. Und sie taten es. 28. Er ritt dorthin und fand den Körper auf dem Weg liegen. Der Esel und der Löwe standen neben dem Körper. Der Löwe hatte den Körper nicht gefressen und den Esel nicht verletzt. 29. Der Prophet hob den Körper des Mannes Gottes auf, legte ihn auf den Esel und brachte ihn zurück. Er kam in die Stadt des alten Propheten, um ihn zu trauern und ihn zu begraben. 30. Er legte den Körper in sein eigenes Grab, und die Leute trauerten um ihn und riefen, ach, mein Bruder. 31. Nachdem er ihn begraben hatte, sagte er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, begrab mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben ist. Legt meine Knochen neben seine Knochen, damit meine Knochen mit seinen zusammenbleiben. 32. Er sagte dies, weil die Warnung, die der Mann Gottes im Auftrag Jahwes gegen den Altar in Bethel und gegen alle Höhenheiligtümer in den Städten Samarias ausgesprochen hat, sicher eintreffen wird. 33. Auch nach diesen Ereignissen änderte König Jerobeam sein schlechtes Verhalten nicht. Er ernannte weiterhin beliebige Leute zu Priestern für die Höhenheiligtümer. Jeder, der wollte, konnte Priester werden, indem er ihm die Hand füllte. 34. Dies führte dazu, dass das Haus Jerobeams sündigte und schließlich vom Erdboden vernichtet wurde.